Yeah. Ich bin lazy. Das ist das Lazy Tape mit meiner Crew Lockstrip. Und jetzt kommt Arkes. Gib Gas. Keiner denkt mehr, das ist das, was ich predige. Aber denk ja zu viel und fühle ich zu wenig, aber ledig. Diese Leute, die denken, bringen uns was ohne Ausbildung. Bist du nicht, stimmt denn das? Scheiße einfach raus, direkt aus dem Bauch. Alles nur Schall und Rauch, alles vergeht und auch du wirst früh genug noch sehen, was dir noch fehlt. Nämlich ein Leben oder bist du schon betroffen von Aussichtslosigkeit, dein Leben zu leben. Keiner ist tot, man sollte alle wiederbeleben. Wir brauchen nur Musik, um die Welt von anderen Augen zu sehen. Wir brauchen nur ein Beat und ihr seht meine Traum entstehen. Check mein Repertoire, ja, ich rappe la. Und so viele anderen Rapper kommen mit meinem Rap nicht klar. Ich hab's Rappen gespielt, das werdet ihr niemals kapieren. Ich hab Hip-Hop in mir, das werdet ihr niemals kapieren. Ja doch, Arkes, wir kapieren's eigentlich. Ja, das ist mein erstes Mixtape, ich hoffe, euch gefällt's dabei. Jetzt von mir, hört sich auch. Ich mach Musik, das ist mein Leben. Kann's auf der Welt was Schönes gehen. Mach die Augen zu und genießt Musik. Jetzt kommt Message auf einen geilen Beat. In der Früh steh auf und bin schon voll drauf. Denk drüber nach, was ich verkauf. Geh um in die Küche, frühstücken. Ruf in Frizzy alles und mir Beats schicken. Dreh auf gemütlichen Läppi auf. Hab schon das gekriegt, was ich brauch. Setz mich hin, schreib Text für Text. Egal ob lustig oder ob's dich verletzt. 16, 32, 64, Spaß. Mir egal, mir macht Spaß. Texte schreibe fast ohne Pause. Nur zum Rauchen setz ich mich aus. Jetzt kommt ein kleiner Lückenfüller von mir von Frizzy, weil der Xander keine Zeit gehabt hat. Tut mir leid, aber ich hoffe, wir machen das auch gut. Aber peace, Xander, ne? Lockscript, Music Style, Freezy Trap, oh wie geil, du stehst daneben, nicht denk mir, was willst du da sein? Leute, bouncen zu einem Beat, das ist pure Energie, alles was ich brauche ist Musik und eine Flasche Hennessy. Was wir da machen, das ist Literatur, es behandelt Rapper, es war's nur Hur. 10 für 10, schreibe ich einen Text, 10 für 10, wird es zerfetzt. Rap ist für mich, was ist Rap für mich? Ein Gedicht, eine Geschichte, ich battle dich. Braucht ihr mich? Ihr braucht mich und nur meine Crew kennt mein Gesicht. Wollt ihr mich oder wollt ihr mich nicht? Mir ist egal, mir wird's nichts blöd. Ja, das war unser kleiner Lückenfehler. Jetzt kommt noch mein Freezes Apart. Sehr geil geworden. Du kannst das sehen, wie's das sehen willst, wie war's das bei Musik? Meine Fans fühlen andere Trotteln, haben jetzt wenig Gefühl. Ich bin oben auf der Dislist, nie find das ein schönes Spiel. Doch wenn er verlieren kann, hat sich halt noch bemüht. Sprech ich's an, rechter Kant, rechter Fan, Nächte lang. Schlechte Punch, weg, der Mann, Sense, Mann, Rap, verdammt. Wir haben gesagt, wir dissen Leute, die unseren Rap nicht verstehen. Und alle Leute, die sagen, dass wir mit Rap nichts verdienen. Ich fühl meine Musik und das ist das Wichtigste, ich brauch noch ein Beat. Spiel wie ich's und es ist heiß und brennt wie rauchendes Weed. Ich bin laufend am Chill und denk mir herrliche Zeit. Der Zweck unserer Musik ist es herrlich zum Bleiben. Hätte ich weniger Zeit, würde ich nicht weniger Rhyme. Warum die Leute nicht der Musik wollen, ist der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style. Der fehlender Style.